Von wem sind die Worte des Ave Maria? Die Worte des Ave Maria sind teils vom Erzengel Gabriel, teils von der heiligen Elisabeth und teils von der Kirche.